Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 20 mit Jerry Butler, Major Lance, Curtis Mayfield, The Wailers, featuring Peter Tosh, Bunny Wailer, Bob Marley, John Cale, Tony Rice, Brian Sutton, Merle Travis, Big Joe Williams und Paul Butterfield, Lee Moses, Music Machine und Grant Green. Thank you. sister. Something like yesterday. Send a telegram, send a telegram. Whoa, send a telegram, man. To my baby. Do you hear what I say? Whoa, Western Union, man. Why don't you send a telegram? Why send a telegram to my baby? Western Union, man. Send a telegram. Oh, send a telegram, send a telegram. Wir hörten zuerst den Gitarristen Grant Green, Western Union Man. Original erschien im Sommer 1968 von Jerry Butler, den wir danach hörten. Ziemlich genau 2 Jahre später entstand diese Live-Aufnahme, die im gleichen Jahr auf dem Blue Note-Label veröffentlicht wurde. Grant Green spielte unter anderem bei dieser Aufnahme und diesem Live-Auftritt mit Idris Muhammad am Schlagzeug und Claude Barty am Tenorsaxophon in einem Club in New York, New Jersey. Zum Erstaunen vieler Musiker und vor allem Musikjournalisten erklärte Benson einmal in einem Interview, nicht Wes Montgomery, sondern Grant Green sei sein Lieblingsgitarrist gewesen. Wes schaffte es nur auf Platz 2, worauf die meisten Jazzer mit Argwohn oder zumindest Verwunderung reagierten. Benson erklärte sich die Verwunderung dadurch, dass viele aus dem Jazz kommenden Green als Rhythm and Blues Gitarristen einstuften, weil er oft kürzere Melodiebögen als im Jazz üblich spielte und diese dann lieber nuanciert öfter wiederholte. Aber gerade das gefiel George Benson, der dem Rhythm and Blues weniger abgeneigt war als viele seiner Zeitgenossen und Vorgängern. Zu Jerry Butler. Jerry Butler war mit Curtis Mayfield 1958 Gründungsmitglied der Impressions, die in Chicago ansässig waren, und arbeitete in den 1960ern auch weiterhin nach seinem Ausstieg bei den Impressions mit Mayfield zusammen. In den späten 60er Jahren orientierte sich Butler aber an das Produzententeam Kenny Gamble und Leon Huff, die in Philadelphia ansässig waren und den Philly Sound mitentwickelten. Für die nächsten beiden Titel bleiben wir aber noch bei Curtis Mayfield. Als nächsten Titel hören wir Major Lenz, The Monkey Time. Im Hintergrund hören wir übrigens die Impressions, und produziert hatte das Ganze Curtis Mayfield, den wir anschließend mit Move On Up hören. Feel the groove coming on its way. understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. der Regel wird die jamaikanische Band The Wailers immer mit Bob Marley verbunden. Das stimmt natürlich. Leider werden die beiden anderen Sänger Peter Tosh und Bunny Wailer da etwas übersehen. Daher spiele ich jetzt drei Wailers-Titel, jeweils mit einem mit Peter Tosh als Leadsänger, nämlich Brand New Second Hand. Darauf folgt Bunny Wailer mit Brainwashing von 1971 und zu guter Letzt, das muss natürlich sein, Bob Marley Trenchtown Rock. All diese Aufnahmen entstanden vor dem Durchbruch der Gruppe in Europa. Das heißt, auf allen drei Aufnahmen sind die drei zu hören. Nicht nur als Sänger, sondern eben auch als Instrumentalisten. Somebody, but I don't know to say you're not nobody. Don't take off your painted face, girl, 'cause underneath that face you're just a disgrace and you're just a brand new second hand. Yeah. Jack and Jill had themselves a fall. It's just a in den 70ern, in der ersten Hälfte der 70er, trotzdem ein harter Schnitt. Von den Wailers aus Jamaika geht es zu John Cale, einem Avantgarde-Musiker, Geiger, Pianisten, Gitarristen und Ex-Mitglied von Velvet Underground, Ready for War, Mercenaries. Looking for war. is my friend. My rifle is my friend. I clean my rifle every day. That's why my rifle is my friend. Wir bleiben weiterhin in den 70er Jahren. Tony Rice war ein Gitarrist, der seit ca. 1970 öffentlich aktiv war und von Bluegrass über Newgrass und akustischen Jazz das alles auf der Gitarre spielte und noch ein klein wenig mehr. Wie üblich für diesen Stil war er ein Flatpicker, das heißt, er spielte nicht mit den Fingern, sondern mit dem Plektron. Den Titel, den ich jetzt ausgesucht habe, das ist ein sehr bekannter Titel, Scarborough Fair, aufgenommen 1975. Thank you. ist Brian Sutton mit Dusty Miller aus dem Jahr 2000. Brian Sutton spielte im Prinzip eine ähnliche Richtung wie Tony Reiss, war allerdings eine jüngere Generation, nämlich 23 Jahre jünger, um genau zu sein, spielte aber häufig auch mit Musikern zusammen, mit denen auch Tony Reiss schon gespielt hatte. Nach so viel Flatpicking hören wir als Ausgleich einen Fingerpicker oder sagen wir mal einen der Fingerpicker, Merle Travis mit Pick Meat Stomp. Schwarze Blues-Sänger und Gitarrist Big Joe Williams und der weiße Mundharmonika-Spieler und Sänger Paul Butterfield waren gut zwei Generationen auseinander. Hier hören wir sie beide auf Wild Cow Moan. Das Besondere an Big Joe Williams war, dass er gar nicht erst wiederentdeckt werden musste, wie viele Musiker, Bluesmusiker und Jazzmusiker aus den 20er, 30er Jahren, sogar 40er Jahren. Nein, er hat seit den 30er Jahren durchgespielt bis zu seinem Tod in den 70ern. Mir fällt jetzt eigentlich kein anderer Zeitgenosse von ihm ein, der das ohne Pause wie er schaffte und vor allem ohne stilistische Zugeständnisse machen zu müssen. I'm going down in the bottom, tell my wife come. I'm going back to the bottom, tell my wife come. Lord, she moaned so long, she said, please hurry home. Now when the wild cow take a blues, fall on my knees and moan. Now when the wild cow take a blues, fall on my knees and moan. Lord, she moans so lonesome, please drive along. You know you're stupid, poor man. I can't write my name. I can't write my name. You know you excuse me, your woman. I don't even know name. It takes a rowboat to row, a rocking chair to rock. The woman that I'm loving talk that old baby talk of war now. Hell, my welcome. Yeah, she moans so long time. Please tell her hurry home. All right, get out of the bottom. It takes a rock, short rock, and a rubber ball to roll. the woman that I'm loving to satisfy my soul. I'm going down in the bottom. Hell, my work, I'm Lord, she won't so long, son. Tell her, come on home. Now you can read out your hymn book and preach out your Bible too. All that you need is pray someone to help you. Give my give my him today. Der Soul-Sänger und Session-Gitarrist Lee Moses, den wir gleich mit Daytripper aus dem Jahr 1967 in einer Instrumentalversion hören werden, ist den meisten, wenn überhaupt, nur als Produzent irgendwelcher obskuren Jimi Hendrix-Aufnahmen bekannt, die er 1966 oder 1965 in New York machte, als Hendrix noch ein sehr unbekannter Musiker war. Das waren dann zumeist Aufnahmen, die auf irgendwelchen eigenartigen Compilations erschienen und die man auf Platte kaufen konnte. Und wenn man keine Ahnung wie ich hatte als Teenager, dann dachte man, man kauft eine Hendrix-Platte mit Titeln, die man noch nicht kennt, und war dann ganz enttäuscht, wenn man irgendwelche Jam-Sessions oder Top-40-Nummern hören musste. Aber daran war ja Lee Moses nicht schuld. Wir wissen ja, Geld machen in der Regel nicht Musiker, sondern diese Leute, die um die Musiker rumhängen. Jetzt gibt es Daytripper mit einer kleinen Prise Stevie Wonder, Uptight. So, noch ein kleiner Nachtrag zu Big Joe Williams. Er hat doch noch etwas länger gelebt, als ich ihm zubilligte. Big Joe Williams starb im Dezember 1982. Alles geht einmal zu Ende, so auch diese Sendung. Aber bevor diese Sendung beendet ist, möchte ich mich noch einmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir schließen mit Music Machine und Talk Talk, dem einzigen Hit dieser Band, aufgenommen in den RCA Studios in Los Angeles. Das Stück hatte Sänger und Rhythmusgitarrist Sean Bonnivel, Kopf der Gruppe, geschrieben. Vielen Dank. noch einmal und viel Spaß mit Music Machine und Talk Talk. Bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. I got me a complication, and it's an only child. Consume my reputation, something more than why. I know it serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I stay in hibernation till the talk subsides to gone. My social life's a dud, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I'm down to size, to size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has against me. Oh, oh, all right. The situation and how it really stands. I'm out of circulation, I've all but washed my hands. My social life's a dud, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I guess I'm down to size, to size.